Auch hat Benz einen Benzinwagen gebaut, welcher auf der Münchner Ausstellung Aufsehen erregte. Diese Anwendung der Benzinmaschine dürfte indessen ebenso wenig zukunftsreich sein wie die des Dampfes auf die Fortbewegung von Straßenfuhrwerken. Jahrbuch der Naturwissenschaften 1886. Das Auto ist zwar erfunden, doch beliebt ist es nicht. Bis zu seinem Siegeszug sind noch gewaltige Hindernisse zu überwinden. Für Gottlieb Daimler und Karl Benz ist das eine unliebsame Überraschung. Beide haben viel Zeit, Geduld, Herzblut und Geld in ihre Erfindungen investiert. Jetzt soll das Geschäft beginnen, doch kaum jemand will ihre Vehikel haben. Vor dem Ruin bewahrt sie ihr angestammtes Geschäft mit den stationären Gasmotoren. Die sind in Industrie und Gewerbe nach wie vor beliebt und gefragt. Das Eigentliche aber, das, worauf es den Pionieren ankommt, die Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft, lässt auf sich warten. Nicht zuletzt, weil die Ausfahrten mit den frühen Motorwagen durchaus ihre Tücken haben. Auf einmal aber kommt das Verhängnis. In Gestalt der ersten Panne. Regungslos bleibt der Wagen stehen. Der Lenker steigt ab, kniet nieder, bastelt und flickt. Die Menschen sammeln sich an, lächeln und lachen. Das Staunen und Bewundern schlägt um in Mitleid, Spott und Hohn. Bei jedem Steckenbleiben in der Stadt oder draußen in den Dörfern entspannt sich eine Debatte vernichtendster Kritik. Eine Spielerei, die nichts ist und nichts wird, meinen die einen. Wie kann man sich in so einen unzuverlässigen, armseligen, lautlärmenden Maschinenkasten setzen, wo es doch genug Pferde gibt auf der Welt und die elegantesten Kutschen und Droschken obendrein, sagen die anderen. Schade um den Mann, meinen die Sachverständigen. Er wird sich und sein Geschäft ruinieren mit dieser verrückten Idee. Und ein treuherziger Berliner gibt mir den wohlgemeinten Rat, wenn ich einen solchen Stinkkasten hätte, würde ich zu Hause bleiben. Bin bei der Mutter gut angekommen. Habe nicht die Eisenbahn genommen, sondern den Wagen. Die lange Fahrt hat er gut gemeistert. Der Motor klingt nach den vielen Kilometern noch unverändert, ganz gesund. Anfangs ist die motorisierte Fahrerei reine Männersache. Von der Erfindung über die Verbesserungen bis zu den Probefahrten. Sein Wille zur Perfektion lässt Karl Benz Runde um Runde drehen, Testfahrt für Testfahrt unternehmen, stets in unmittelbarer Umgebung der Werkstatt, damit er jederzeit weiter tüfteln und optimieren kann. Nur so glaubt er, dem ausbleibenden kommerziellen Erfolg seines Motorwagens begegnen zu können. Seine Frau ist von Anfang an in das große Projekt eingeweiht und unterstützt ihn nicht nur seelisch, sondern auch mit klugen Ratschlägen, die er oft zu schätzen weiß. In einer Sache aber sind die beiden uneins. Karl ist zu vorsichtig, findet Bertha. Der Motorwagen muss auf große Fahrt. Da Karl es nicht tut, ergreift sie im August 1888 selbst die Initiative. Ihr Mann erfährt davon erst, als sie schon unterwegs ist. Der Wagen hat einmal eine steile Anhöhe nicht geschafft. Wir mussten ihn hinaufschieben. Mit Hilfe von zwei jungen Bauern, die in der Nähe ihr Feld bestellten, ist es gut gelungen. Eugen und Richard haben ebenfalls geholfen. Sie wissen, den Wagen gut zu lenken. Den größten Teil der Strecke fährt Bertha nicht selbst, sondern lässt ihre Söhne, 13 und 15 Jahre alt, ans Steuer. Auch die verbringen ohne Wissen und Zustimmung des Vaters die mehr als 100 Kilometer lange Reise nach Pforzheim im Motorwagen. Wir hatten zwei Pannen. Das eine Mal war die Benzinleitung verstopft. Da hat meine Hutnadel geholfen. Das andere Mal war die Zündung entzwei. Das habe ich mit meinem Strumpfband repariert. Dein Motorwagen ist eine ganz hervorragende Konstruktion. Er hat uns aufs Beste hierher gebracht, sodass ich ohne zögerlich oder besorgt sein zu müssen, morgen die Rückfahrt antreten will. Auf der denkwürdigen ersten Fernfahrt in der Geschichte des Motorwagens geht unterwegs einmal das Benzin aus. Tankstellen gibt es noch nicht. Nirgendwo auf der Welt. Keine einzige. Doch ein Arzneihändler der Gemeinde Wiesloch kann mit Leichtbenzin aushelfen und macht seine Apotheke damit zur ersten Tankstelle der Welt. Du bist wagemutiger als ich und du hast eine für die Weiterentwicklung des Motorwagens entscheidende Fahrt unternommen. Die Strecke, die Bertha Benz auf ihrer historischen Reise zurücklegte, ist heute auf ganzer Länge ausgeschildert, sodass man sie jederzeit selbst nachfahren kann. Durch die beherzte Aktion von Frau Benz erhält der Motorwagen zum ersten Mal weitreichende und positive Aufmerksamkeit. Die Zeitgenossen staunen, was so ein Wagen ohne Pferd, wie viele ihn spöttisch nennen, doch vermag. Vollends überzeugt sind sie indes noch lange nicht. Die Räder sind aus Holz oder Eisen, anfangs mit Stahl gegürtet, später mit Vollgummi. Selbst bei langsamer Fahrt werden die Insassen gerüttelt und geschüttelt, dass es alles andere als ein Vergnügen ist. Erst der luftgefüllte Reifen schafft ab 1895 etwas Abhilfe. Allerdings recht schleppend, denn die Hersteller sind zunächst kaum von seinen Vorzügen zu überzeugen. Schließlich ziehen die Firmen Continental und Dunlop ihre Pneumatics auf eigene Kosten auf die Felgen und laden zu Probefahrten ein. Danach kommt ihr Geschäft langsam in Schwung. Das wahrscheinlich größte Handicap für die Motorwagen aber sind die Straßen jener Tage. Sie sind für Wanderer, Pferde und Fuhrwerke gemacht. 9/10 aller Verkehrsverbindungen sind nicht gepflastert, haben lediglich eine Schotterdecke. Bei Regen weichen die Wege auf und die Reifen schleudern Schmutz und Kot. Wer im Motorwagen sitzt, wird getroffen. Anfangs sollen Schutzbezüge helfen. Später wird der Kotflügel erfunden. Es dauert lange, bis die Straßen den neuen Fahrzeugen gerecht werden. Viele Experimente sind notwendig, bis herausgefunden ist, welche Decke die beste ist. Vielerorts setzt man zunächst auf Klinker, dann auf Pflasterstein, schließlich beginnen Bitumenwerkstoffe sich durchzusetzen. Die Entwicklung verläuft zäh. Während die Qualität der Straßen nur sehr langsam steigt, nimmt die Leistungsfähigkeit der Motoren in beachtlichem Maße zu. Die Autos werden immer schneller und Unfälle zahlreicher. Ein weiterer Grund, weshalb die Akzeptanz für das neue Fortbewegungsmittel in der Bevölkerung anfangs ausbleibt. Doch es gibt auch Menschen, die das motorisierte Fahren begeistert willkommen heißen. Meist wohlhabende Menschen, oft Aristokraten, vorwiegend in Frankreich. So sind es denn auch vor allem französische Autohersteller, die das Geschäft machen. Sie erwerben Lizenzen, um Daimler-Motoren selbst zu fertigen und bauen sie dann in ihre eigenen Fahrzeuge ein, von denen sie in den Anfangsjahren deutlich mehr verkaufen als die Erfinder in Deutschland von ihren. In Frankreich erschafft man auch das Wort Automobil, ein Kunstwort aus griechisch Auto, selbst, und lateinisch Mobilis, beweglich. Wären beide Wortbestandteile griechisch, würde es Autokinet heißen, wären beide lateinisch Ipsomobil. Mit der Zeit nimmt die Akzeptanz für das Automobil dann auch in Deutschland langsam doch stetig zu. Entscheidenden Einfluss darauf haben mehrere Faktoren. Zum einen erkennen die Hersteller, dass Wettfahrten bei Kundschaft und Bevölkerung gleichermaßen beliebt sind und schicken ihre Wagen in die Rennen. Zum anderen machen die Pioniere nicht Halt beim Personenwagen, sondern erweitern ihre Angebotspalette schon bald um Nutzfahrzeuge für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten. Ein Daimler ist ein gutes Tier. Zieht wie ein Ochs. Ochs, du siehst all hier, er frisst nicht, wenn im Stall er steht. Steht und sauft nur, wenn die Arbeit geht. Er drischt und sägt und pumpt dir auch. Auch wenn's Moos dir fehlt, was oft der Brauch. Gottlieb Daimler greift selbst zur Feder, um die Vorzüge des ersten Lastwagens aus seinem Hause publikumswirksam anzupreisen. Und er hat noch mehr zu bieten. Motorisierte Feuerspritzen, fahrbare Säge- und Spaltmaschinen, Lokomobile für die Landwirtschaft, Trambahnen und Busse. In der Werkstatt von Karl Benz sieht es nicht viel anders aus. Auch er erkennt schnell die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten seiner Erfindung und baut motorisierte Fuhrwerke in unterschiedlichen Variationen, je nachdem, was gebraucht wird. Die Entwicklung verläuft schnell. Lastkraftwagen und Busse werden stetig größer und stärker, Personenwagen schöner und eleganter. Haben Karl Benz und Wilhelm Maybach anfangs noch sehr technisch aussehende, auf das Prinzip des Velozipeds aufbauende Fahrzeugtypen entwickelt, entspricht das Erscheinungsbild der Modelle für Personenwagen ab Mitte der 1890er Jahre schon fast ausschließlich traditionellen Equipagen. Berlin, Landauer, Pullman, Phaeton, Limousin, Cabriolet, Roadster, Coupé. Das kommt allgemein gut an. Im nächsten Schritt, der nicht lange auf sich warten lässt, wechselt der Personenwagen sein Erscheinungsbild noch einmal. Vom reichen Repertoire traditioneller Kutschenformen zu einem eigenen, charakteristischen Aussehen. Den Startpunkt dieser Entwicklung markiert ein Brief des österreichischen Konsuls und Autoenthusiasten Emil Jelinek an Wilhelm Maybach. Ich brauche einen mindestens 35-pferdigen, mit keinem anderen vergleichbaren Wagen. Ein tiefes, langes, breites Gestell. Euer Phönixwagen ist eine Puppe. Ich will den Schmetterling. Macht mir ein Auto genau nach meinen Angaben und ich nehme eine ganze Serie ab. Maybach konstruiert das Fahrzeug und die Daimler Motorengesellschaft liefert 36 Exemplare nach Wien. Begeistert tauft Konsul Jelinek das Modell auf den Namen seiner 11-jährigen Tochter, Mercedes, und lässt den Namen auf den Kühler schreiben. Unter dem Pseudonym Monsieur Mercedes nimmt er fortan an vielen Autorennen teil, von denen er die meisten gewinnt, und fordert von Maybach schon bald das nächste, noch leistungsstärkere Modell. Es soll mehr als 40 PS haben. Maybach beginnt daraufhin mit dem Bau des Mercedes Simplex, das erste Automobil, das eine ganz eigenständige Form vorweist. Nichts erinnert mehr an eine Kutsche. Jeder Zoll sagt, ich bin ein Auto. Sobald das Automobil zu einer eigenen Form gefunden hat, nimmt sein kommerzieller Erfolg deutlich schneller zu. Und ein ganz neues Problem erscheint auf der Bühne. Wie kann die steigende Nachfrage befriedigt werden? In den frühen Werkstätten der Autohersteller werden die Belegschaften kontinuierlich größer. Bald arbeiten dort weit über 100 Fachkräfte. Die Unternehmen entwickeln sich von Manufakturen zu industriellen Produktionsbetrieben. Das Thema Rationalisierung steht vor der Tür. Ein Mann, der diesen Prozess entscheidend prägt, hat sein Handwerk in der Eisenbahnindustrie der Vereinigten Staaten von Amerika gelernt. Sein Talent zur Vereinfachung von Produktionsabläufen basiert auf einer fundamentalen Kenntnis der mechanischen Details und technischen Entwicklungsmöglichkeiten, die in modernen Maschinen stecken. Auf einer Industriemesse im Jahre 1908 nimmt er das noch neue Phänomen Auto genauer in Augenschein, verliebt sich in ein Modell und kauft es. Er muss dazu einen für seine Einkommensverhältnisse gewaltigen Kredit aufnehmen. Zu Hause stellt er den nagelneuen Lokomobil-Phaeton in eine Scheune und zerlegt ihn in sämtliche Einzelteile, baut ihn dann wieder zusammen, um ihn gleich wieder auseinanderzunehmen. Monatelang geht das so. In Bewegung setzt er das Fahrzeug nicht. Er kann auch gar nicht fahren. 1912 verlässt er die Eisenbahn und wird Betriebsleiter der Buick Motor Company, einem Autohersteller in Flint, Michigan. Es ist der Beginn seines Aufstiegs zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Unternehmer der USA. 20 Jahre, nachdem er von der Eisenbahn in die Automobilbranche gewechselt ist, trägt jedes sechste Auto in Amerika seinen Namen. Vorher aber revolutioniert Walter Percy Chrysler die Produktionsabläufe in der Automobilfertigung wie niemand vor ihm. Jeder Arbeitsschritt wird bis hinunter zu jedem Handgriff zerlegt und dann neu zusammengesetzt. Überflüssige Bewegungen, Handreichungen, Wege, Abläufe werden eliminiert. Die Ära der Wagentischler und Kastenmacher ist zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt hat sich bereits ein weiterer entscheidender und radikaler Umbruch in der Automobilproduktion vollzogen. 1913, Walter Chrysler hat sein eigenes Unternehmen noch nicht gegründet, führt der Fabrikant Henry Ford in Detroit die Fließbandproduktion ein. Sie macht es möglich, Autos in Großserien und dadurch so kosteneffizient zu fertigen, dass sie für einen großen Teil der amerikanischen Bevölkerung erschwinglich werden. Auf den Fließbändern der Ford Motor Company entstehen im Laufe von 14 Jahren fast 15 Millionen Autos eines einzigen Modells. Es heißt Model T, im Volk Tin Lizzy genannt, die Blechliesel. Die Tin Lizzy wird zum meistverkauften Auto der Welt. Sie liegt so weit vorne, dass sie ihre Spitzenposition erst 1972 räumen muss. 45 Jahre nach Einstellung ihrer Produktion. Der neue Bestseller heißt jetzt VW Käfer und hält die Spitze bis zum Jahr 2002. Der Beginn der Massenproduktion verändert die gesamte Automobilindustrie grundlegend. Die Montage am Band bringt stets fast identische Fabrikate hervor. Je weniger Extras oder Abweichungen von der Norm, desto schneller und preiswerter kann produziert werden. Henry Ford soll diese Tatsache mit dem Statement kommentiert haben, jeder Kunde könne selbstverständlich ein Auto in der Farbe seiner Wahl haben, solange diese Farbe schwarz ist. Das Zitat ist historisch nicht klar belegt. Es zeigt aber, wie fundamental die Veränderungen sind. Zur Zeit der Manufakturen erhielt jeder Kunde ein auf seine Wünsche exakt zugeschnittenes Modell. Die deutschen Automobilhersteller reagieren daher skeptisch auf die Produktionsmethoden der Amerikaner. Deren Fließbandautos zeigen neben der Eintönigkeit auch Qualitätsmängel in einer Größenordnung, die sie für inakzeptabel halten. Gottlieb Daimler ist angetreten mit dem Motto »Das Beste oder nichts«. Der Zulieferer Robert Bosch mit dem Wahlspruch »Lieber Geld verlieren als Vertrauen«. August Horch wird mit dem Satz zitiert »Eben habe ich zwar ein gutes Auto entwickelt, aber es ist schlecht genug, um es trotzdem wieder verbessern zu können«. Und ein Direktor der Daimler Motorengesellschaft formuliert es 1913 so: Jede Automobilfabrik, welche die Handarbeit vernachlässigt, wie es die Amerikaner machen, schädigt sich selbst dadurch am meisten. Denn gerade durch die notwendige Handarbeit ist die Firma in der Lage, auch die moralische Garantie für ihre Fabrikate zu übernehmen. Es ist ein frühes, klares Statement, dessen Umsetzung sich durch die Jahrzehnte fortsetzen wird. Mercedes ist und bleibt ein exklusives Automobil. Neben der Erfindung der Massenfertigung nehmen auch die beiden Weltkriege grundlegenden Einfluss auf die Entwicklung der Branche. Die Armeen werden motorisiert, Regierungen greifen ein und lenken die Produktionsflüsse. Man benötigt Transportfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge in gewaltigen Mengen. In den Kämpfen bald wieder zerstört, müssen sie in entsprechender Anzahl permanent nachproduziert werden. Die vorhandenen Produktionskapazitäten reichen dazu nicht und müssen erheblich erweitert werden. Nach den Kriegen sind die Fabriken und ihre Belegschaften viel zu groß und müssen dramatisch verkleinert werden. Bald darauf steigt die Nachfrage allerdings wieder, diesmal im zivilen Bereich, denn das Auto hält Einzug in immer breitere Bevölkerungsschichten. Die Produktionskapazitäten werden wieder ausgebaut und gleichzeitig optimiert. Das gilt für Personenwagen genauso wie für Nutzfahrzeuge und Busse. Was an den Fließbändern bei Ford in Detroit begonnen hat, wird jetzt zum weltweiten Standard. Die automatisierte Massenfertigung. In diese Zeit fällt auch die Fusion der beiden ältesten Kraftfahrzeugunternehmen der Welt. Die Daimler Motorengesellschaft und Benz und Compagnon fusionieren zur Daimler-Benz AG. Zu Lebzeiten sollen die beiden Pioniere einander nie begegnet sein. Eine Legende, die möglicherweise nicht ganz richtig ist. Denn beide waren Mitglieder im Vorstand eines Vereins, und Gottlieb Daimler hat Karl Benz einmal wegen Verletzung seines Glührohrpatents verklagt, was die Vermutung nahelegt, dass sie sich zumindest flüchtig gekannt haben. Die Fusion ihrer Unternehmen erfolgt in einer Ära, in der die Autobranche sich Schritt für Schritt zu einem immer dominanter werdenden Faktor der Weltwirtschaft entwickelt, überlegen angeführt von Amerika. Dort entstehen Ende der 1940er Jahre 4 von 5 Autos auf der Welt. Unschlagbar preiswert und weitgehend geheilt von den Kinderkrankheiten der frühen Fließbandautos. Um dieser Vormachtstellung etwas entgegenzusetzen, entwickelt das Unternehmen Toyota in Japan zu Beginn der 1950er Jahre ein neues Fertigungsprinzip. Just in time. Keine Überproduktion mehr. Auch keine intensive und kostspielige Lagerhaltung. Es wird nur gebaut, was bestellt ist, und alle Komponenten der Fahrzeuge werden zu genau dem Zeitpunkt geliefert, an dem sie verbaut werden. Ein paar Jahrzehnte später sind Autofabriken zu Hightech-Welten geworden, die vollautomatisiert, computergesteuert und roboterunterstützt Autos in nie gekannten Stückzahlen produzieren. Und ein weiterer bahnbrechender Gedanke beginnt, sich durchzusetzen. Da die Hersteller den Zulieferern genau sagen können, welche Extras zu welchem Zeitpunkt benötigt werden, um an entsprechender Stelle ins entsprechende Fahrzeug montiert zu werden, ist es grundsätzlich möglich, jedes Auto anders zu bauen. Build to order, gebaut auf Bestellung, heißt diese Fertigungsmethode. Für Nutzfahrzeuge und Busse ist das ein großer Sprung, denn von nun an kann jedes Fahrzeug sowohl für seinen Zweck wie auch für seinen Fahrer maßgeschneidert werden. Und für die Personenwagen ist der Luxus der alten Tage zurück. Jeder Kunde kann selbstverständlich ein Auto in der Farbe und der Ausstattung seiner Wahl haben, solange er sagt, was er haben möchte. Heute verlassen kaum 3 gleiche Autos pro Tag Produktionsstätten wie in Sindelfingen, Bremen, Rastatt oder Vance, Alabama. Die Motorisierung ist von der skurrilen Idee eigenwilliger Tüftler zum zentralen Bestandteil im Leben von Milliarden Menschen in Europa, Amerika, Australien und Teilen Asiens geworden. Die Leistung der Motoren beginnt mit weniger als einer Pferdestärke in Cannstatt und Mannheim, ist auf mehr als 16.000 PS angewachsen, wenn sie die Schaufelräder von Braunkohlebaggern antreiben. Auf 250.000 PS, wenn sie die Schrauben 450 Meter langer Tankschiffe drehen, und auf 37 Millionen PS, wenn sie ein Space Shuttle von 0 auf 28.000 Stundenkilometer in nur 9 Minuten beschleunigen, um es in eine Erdumlaufbahn zu schießen. Und damit ist es an der Zeit, sich den anderen Bereichen zuzuwenden, die Gottlieb Daimler von Anfang an im Visier hatte. Neben zu Lande sollten seine Maschinen ja auch für die Motorisierung zu Wasser und in der Luft sorgen.